Nachwort 1998. Nach dem Erscheinen der ersten Auflage von Ganz normale Männer vor 6 Jahren wurde das Buch von einem anderen Autor, Daniel Jona Goldhagen, schonungslos unter die Lupe genommen und kritisiert. Goldhagen schrieb nicht nur über dasselbe Thema, die Motivation der ganz gewöhnlichen Deutschen, die zu Holocaust-Tätern wurden, sondern beschloss auch, seine eigene Arbeit zum Teil auf der Erforschung derselben Dokumente über dieselbe Einheit von Holocaust-Mördern aufzubauen, nämlich auf den gerichtlichen Vernehmungen von Angehörigen des Reserve-Polizeibataillons 101 in der Nachkriegszeit. Natürlich ist es nicht ungewöhnlich, dass verschiedene Forscher sich denselben Quellen mit unterschiedlichen Fragestellungen nähern, unterschiedliche Methoden anwenden und zu unterschiedlichen Deutungen kommen. Aber selten werden die Unterschiede so lautstark geltend gemacht und in einen derart entgegengesetzten Analyserahmen eingefügt wie in diesem Fall. Und selten wurde bei einer wissenschaftlichen Kontroverse die Studie eines der Kontrahenten sowohl ein internationaler Bestseller als auch Gegenstand unzähliger Rezensionen, die von euphorischer Zustimmung bis zu harscher Ablehnung reichten. Professor Goldhagen, der meine Untersuchung so stark kritisierte, wurde allerdings seinerseits zur Zielscheibe der Kritik. Kurz, Goldhagens Kritik an diesem Buch und die nachfolgende Kontroverse um seine eigene Untersuchung verdienen in den späteren Auflagen von Ganz normale Männer ein rückblickendes Nachwort. In mehreren Fragen sind Goldhagen und ich uns einig. Erstens hinsichtlich der Beteiligung zahlreicher, ganz gewöhnlicher Deutscher am Massenmord an den Juden und zweitens, was den hohen Grad an Freiwilligkeit betrifft, den sie dabei an den Tag legten. Das Gros der Mörder wurde nicht speziell ausgewählt, sondern aufs Geradewohl einem Querschnitt der deutschen Gesellschaft entnommen, und sie mordeten nicht, weil sie unter Androhung schrecklicher Bestrafung im Weigerungsfalle dazu gezwungen wurden. Doch keine dieser Schlussfolgerungen ist eine neue Entdeckung auf dem Feld der Holocaust-Forschung. Zu den fundamentalen Ergebnissen von Raoul Hilbergs maßgeblicher und bahnbrechender Studie »Die Vernichtung der europäischen Juden«, die im Jahr 1961 zum ersten Mal erschien, gehört die Erkenntnis: Die Bürokraten, die mit dem Vernichtungsprozess befasst waren, unterschieden sich in ihrer moralischen Gesinnung nicht vom Rest der Bevölkerung. Der deutsche Täter war kein besonderer Deutscher. Die Täter stellten einen bemerkenswerten Querschnitt der deutschen Bevölkerung dar und so unterschied sich die Vernichtungsmaschinerie nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt. Und es waren der deutsche Historiker Herbert Jäger und die deutschen Staatsanwälte der 60er Jahre, die mit Nachdruck feststellten, dass niemand auch nur einen einzigen Fall nachweisen könne, wo Deutsche, die sich geweigert hatten, die Ermordung unbewaffneter Zivilisten auszuführen, schreckliche Konsequenzen hätten erleiden müssen. Goldhagen glaubt Jäger und den deutschen Staatsanwälten in dieser Hinsicht, aber Hilberg übergeht er vollkommen. Abgesehen davon, dass wir uns im Ton unserer Arbeiten über den Holocaust unterscheiden und in unserer Einstellung gegenüber anderen Wissenschaftlern, die auf diesem Forschungsfeld tätig gewesen sind, gibt es zwischen Goldhagen und mir erhebliche Diskrepanzen in 2 zentralen Bereichen der historischen Interpretation. Erstens gehen unsere Einschätzungen hinsichtlich der Rolle des Antisemitismus in der deutschen Geschichte einschließlich der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Zweitens schätzen wir die Motivationen der ganz gewöhnlichen deutschen Männer, die zu Holocaust-Mördern wurden, unterschiedlich ein. Dies sind die beiden Themen, auf die ich im Folgenden recht ausführlich eingehen möchte. In seinem Buch »Hitlers willige Vollstrecker« behauptet Daniel Goldhagen, der Antisemitismus im vornationalsozialistischen Deutschland beherrschte mehr oder weniger die Vorstellungswelt der bürgerlichen Gesellschaft. Und der zentrale Stellenwert des Antisemitismus in Weltbild, Programm und Rhetorik der Partei spiegelte und verstärkte drastisch und unverhohlen gewalttätig die antijüdischen Stimmungen der deutschen Kultur, als die deutschen Hitler an die Macht wählten. Weil Hitler und die Deutschen hinsichtlich der Juden eines Sinnes gewesen seien, habe er ihren bestehenden und angestauten Antisemitismus bloß freizusetzen und zu aktivieren brauchen, um den Holocaust zu begehen. Zur Untermauerung seiner Ansicht, das NS-Regime habe den Deutschen lediglich erlaubt oder sie dazu ermuntert, das zu tun, was sie die ganze Zeit schon hatten tun wollen, ohne dass die Nazis deutsche Einstellungen und Verhaltensweisen nach 1933 in nennenswertem Umfang geprägt hätten, formuliert Goldhagen eine These, von der er behauptet, sie sei neu für die Antisemitismusforschung. Antisemitismus wird im Laufe der Jahre in einer bestimmten Gesellschaft nicht einmal auftreten, dann verschwinden und schließlich erneut erscheinen. Er ist vielmehr stets präsent, allerdings mal mehr, mal weniger manifest. Nicht der Antisemitismus selber, sondern lediglich seine emotionale Intensität und die Art, wie er zum Ausdruck kommt, schwanken und verändern sich, entsprechend den wechselnden Umständen. In Goldhagens Darstellung ändert sich dieses Bild tiefer liegender Beständigkeit und oberflächlicher Schwankung dann abrupt nach 1945. Der allgegenwärtige und dauerhafte deutsche eliminatorische Antisemitismus, der die einzige und hinreichende Motivation der Holocaust-Mörder ausgemacht habe, sei plötzlich verschwunden. Angesichts von Umerziehung, eines Wandels im öffentlichen Diskurs, eines gesetzlichen Verbots antisemitischer Äußerungen und des Fehlens institutioneller Verstärkung sei eine über Jahrhunderte vom Antisemitismus beherrschte deutsche Kultur plötzlich umgeformt worden. Jetzt, so wird uns gesagt, seien die Deutschen genauso wie wir Amerikaner. Dass der Antisemitismus in der politischen Kultur Deutschlands vor 1945 eine wichtige Rolle spielte und dass Deutschlands gegenwärtige politische Kultur eine völlig andere und bemerkenswert viel weniger antisemitische ist, sind zwei Aussagen, die ich ohne weiteres unterschreiben kann. Aber wenn Deutschlands politische Kultur im Allgemeinen und der Antisemitismus im Besonderen nach 1945 durch Veränderungen in Erziehung und öffentlichem Diskurs, im Recht und durch institutionelle Bekräftigungen umgeformt werden konnte, wie Goldhagen unterstellt, dann erscheint mir ebenso plausibel, dass diese Kultur in den 3 oder 4 Jahrzehnten vor 1945 und insbesondere während der 12 Jahre der NS-Herrschaft ebenso hätte umgeformt werden können. In seinem einleitenden ersten Kapitel stellt Goldhagen ein brauchbares Modell für eine dreidimensionale Analyse des Antisemitismus bereit, auch wenn er sein eigenes Modell in den nachfolgenden Kapiteln nicht anwendet. Es gebe unterschiedliche Formen von Antisemitismus, behauptet er, je nach mutmaßlichem Ursprung oder vermeintlicher Ursache des angeblich negativen Charakters der Juden, beispielsweise Rasse, Religion, Kultur oder Umgebung. Es gebe Unterschiede hinsichtlich der Priorität, das heißt darin, wie stark jemand sich mit dem Antisemitismus beschäftige, beziehungsweise wie wichtig der Antisemitismus dem Antisemiten sei. Und der Antisemitismus unterscheide sich hinsichtlich der Intensität der Bedrohung beziehungsweise darin, wie gefährdet sich der Antisemit fühle. Dass der Antisemitismus in seiner Diagnose der angeblichen jüdischen Bedrohung und entlang der Kontinua von Priorität und Intensität variieren kann, würde nicht nur darauf hindeuten, dass er sich im Laufe der Zeit ebenso verändert wie irgendeine dieser Dimensionen, oder alle zusammen, sondern auch, dass er in unendlichen Spielarten existieren kann. Selbst für ein einzelnes Land wie Deutschland sollten wir meiner Ansicht nach im Plural sprechen und denken. Von Antisemitismen statt vom Antisemitismus. Der von Goldhagen tatsächlich verwendete Begriff von Antisemitismus hat jedoch genau den gegenteiligen Effekt. Er macht jegliche Differenzierung zunichte und subsumiert sämtliche antisemitischen Ausdrucks- und Erscheinungsformen unter eine einzige Rubrik. Alle Deutschen, die Juden als andersartig wahrnehmen und diesen Unterschied als etwas Negatives empfanden, das verschwinden müsse, ob durch Bekehrung, Assimilierung, Immigration oder Vernichtung werden als eliminatorische Antisemiten eingestuft, selbst wenn sie sich nach Goldhagens vorher propagiertem Modell hinsichtlich Ursprung, Priorität und Intensität ihres Antisemitismus unterscheiden. Solche Unterschiede, die es tatsächlich gibt, seien analytisch in jedem Fall bedeutungslos, denn, so Goldhagen, Variationen eliminatorischer Lösungen tendieren dazu, in die Vernichtung auszuwuchern. Mit einem solchen Ansatz vollzieht Goldhagen übergangslos den Schritt von einer Vielfalt antisemitischer Ausdrucks- und Erscheinungsformen in Deutschland zu einem einzigen deutschen eliminatorischen Antisemitismus, der, indem er die Eigenschaften eines organischen Übels annehme, zwangsläufig in die Vernichtung auswuchere. Folglich sei ganz Deutschland mit Hitler eines Sinnes gewesen, was die Gerechtigkeit und die Notwendigkeit der Endlösung betraf. Wenn man sich statt des Begriffs, den Goldhagen tatsächlich verwendet, des von ihm vorgeschlagenen analytischen Modells bedient, was lässt sich dann über die sich wandelnde Vielfalt der Antisemitismen in der deutschen politischen Kultur und ihre Rolle im Holocaust sagen? Und wo soll man beginnen? Ich möchte mit der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts beginnen, genauer mit verschiedenen Interpretationen des angeblichen deutschen Sonderweges. Dem traditionellen, sozialen, strukturellen Ansatz zufolge ließ Deutschlands misslungene liberale Revolution von 1848 die gleichzeitige politische und ökonomische Modernisierung scheitern. Ein autokratisches politisches System habe es den vorkapitalistischen deutschen Eliten in der Folge erlaubt, ihre Privilegien zu wahren, während die entmutigten Mittelschichten mit dem sich im Zuge einer raschen ökonomischen Modernisierung einstellenden Wohlstand gekauft worden seien. Mit einer nationalen Einheit, die sie kraft eigener revolutionärer Anstrengungen zu erreichen unfähig gewesen waren, seien sie zufriedengestellt worden, schließlich habe ein eskalierender Sozialimperialismus sie manipuliert. Dem kulturellen, ideologiekritischen Ansatz zufolge führte die verzerrte und unvollständige Übernahme der Aufklärung seitens einiger deutscher Intellektueller und ihre anschließende Verzweiflung über eine zunehmend gefährdete und in Auflösung begriffene traditionelle Welt zur dauerhaften Ablehnung liberal-demokratischer Werte und Traditionen einerseits und zur selektiven Aussöhnung mit Aspekten der Modernität wie moderner Technologie und Zweck-Mittel-Rationalität andererseits und erzeugte, was Jeffrey Herf einen eigentümlich deutschen reaktionären Modernismus genannt hat. Ein dritter, von John Weiss und Daniel Goldhagen vertretener Ansatz behauptet, Deutschlands Sonderweg habe in der einzigartigen Bandbreite und Heftigkeit seines Antisemitismus bestanden, wenngleich Weiss die Entwicklung weniger grobschlächtig skizziert als Goldhagen und sich hütet, die Orte dieses deutschen Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts in populistischen politischen Bewegungen und bei den politischen und akademischen Eliten festzumachen. Sulamit Volkoffs Interpretation des deutschen Antisemitismus im späten 19. Jahrhundert als kultureller Code scheint mir eine bewundernswerte Synthese wesentlicher Elemente dieser unterschiedlichen, wenngleich einander nicht ausschließenden Vorstellungen eines deutschen Sonderweges zu sein. Deutsche Konservative, die ein illiberales politisches System beherrschten, aber gleichzeitig spürten, dass ihre führende Rolle zunehmend von den durch die Modernisierung ausgelösten Veränderungen gefährdet wurde, assoziierten, so Volkoff, Antisemitismus mit allem, wovon sie sich bedroht fühlten. Liberalismus, Demokratie, Sozialismus, Internationalismus, Kapitalismus und kulturellen Experimenten. Selbsternannter Antisemit zu sein, bedeutete auch autoritär, nationalistisch, imperialistisch, protektionistisch, korporativ und kulturell traditionalistisch zu sein. Inzwischen war Antisemitismus, so Volkoffs Schlussfolgerung, fest mit allem verbunden, wofür die Konservativen standen. Er war zunehmend weniger von ihrem Antimodernismus zu trennen. Aber sofern die Konservativen das Thema Antisemitismus von populistischen politischen Parteien übernahmen, deren einziger Programmpunkt der Antisemitismus war und zu seiner Unterstützung pseudowissenschaftliche und sozial-darwinistische rassische Theorien bemühten, machten sie sich bei ihrer Verteidigung der Reaktion ein Thema zu eigen, das ihrem konservativen Vorhaben einen eigentümlich modernen Zuschnitt verlieh, nicht unähnlich der gleichzeitigen Übernahme des Flottenbauprogramms. Um die Jahrhundertwende war ein in seinem Kern zunehmend rassischer Antisemitismus zum integralen Bestandteil konservativer politischer Programmatik geworden und tief in die Universitäten eingedrungen. Er war stärker politisiert und institutionalisiert als in den westlichen Demokratien Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, was jedoch nicht bedeutet, dass der deutsche Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts Politik oder Vorstellungswelt beherrscht hätte. Die Konservativen und die auf ein einziges Ziel hin ausgerichteten antisemitischen Parteien machten zusammen eine Minderheit aus. Während es möglich war, Mehrheiten zu finden, um in den 1870er Jahren im Preußischen Landtag eine die Katholiken diskriminierende Gesetzgebung und in den 1880er Jahren im Reichstag die Sozialistengesetzgebung zu verabschieden, wurde an der Emanzipation der deutschen Juden nicht gerüttelt, obwohl sie weniger als 1% der Bevölkerung ausmachten und kaum imstande gewesen wären, sich gegen ein in zwanghafter Feindschaft gegen sie vereintes Deutschland zur Wehr zu setzen. Wenn die Linke keinen dem Antisemitismus der Rechten vergleichbaren Philosemitismus an den Tag legte, dann in erster Linie deshalb, weil der Antisemitismus für die Linke ein Unproblem war, das nicht in die eigene Klassenanalyse passte und nicht deshalb, weil sie selber antisemitisch gewesen wäre. Selbst für die unverhohlen antisemitischen Konservativen war die jüdische Frage nur eine unter vielen. Und zu unterstellen, sie hätten sich durch die Juden stärker bedroht gefühlt als beispielsweise außenpolitisch durch den Dreibund oder im Innern durch die Sozialdemokratie, wäre eine schlimme Verzerrung. Wenn der Antisemitismus selbst bei Konservativen weder das vorrangige Thema war, noch Juden für sie die größte Bedrohung darstellten, um wie viel weniger war dies beim Rest der deutschen Gesellschaft der Fall? Wie Richard Levy angemerkt hat, es gibt überzeugende Argumente dafür, dass Juden für die meisten Deutschen die meiste Zeit von sehr geringem Interesse waren. Sie im 19. und 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt der deutschen Geschichte zu stellen, ist eine äußerst unfruchtbare Strategie. Natürlich waren für einige Deutsche die Juden das beherrschende Thema und der Ursprung ihrer schlimmsten Ängste. Der Antisemitismus der deutschen Konservativen um die Jahrhundertwende passt gut zu Gavin Langmuirs Begriff des xenophoben Antisemitismus, ein sich aus verschiedenen Behauptungen speisendes negatives Klischee, das nicht die real existierende jüdische Minderheit beschrieb, sondern verschiedene Bedrohungen und drohende Gefahren symbolisierte, die Antisemiten nicht verstehen konnten und wollten. Langmuir merkt außerdem an, dass xenophober Antisemitismus ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung eines fantastischen oder chimärischen Antisemitismus sei oder auch für etwas, das Saul Friedländer unlängst Erlösungsantisemitismus genannt hat. Wenn Deutschlands xenophober Antisemitismus ein wichtiger Teil der politischen Programmatik eines wichtigen Segments im politischen Spektrum war, dann waren die Erlösungsantisemiten mit ihren chimärischen Anschuldigungen vom Vorwurf, die Juden würden arisches Blut vergiften, bis hin zu einer geheimen jüdischen Weltverschwörung, die hinter der Doppelbedrohung durch die marxistische Revolution und die plutokratische Demokratie stecke, noch eine Randerscheinung. Die Abfolge traumatischer Erfahrungen in Deutschland in den Jahren 1912 bis 1929 Machtverlust der Rechten im Reichstag, militärische Niederlage, Revolution, galoppierende Inflation und wirtschaftlicher Zusammenbruch verwandelte die deutsche Politik. Die Rechte wuchs auf Kosten der Mitte und innerhalb der Ersteren nahmen die Radikalen oder die neue Rechte auf Kosten der Traditionalisten oder der alten Rechten an Einfluss zu. Analog dazu entwickelte sich der chimärische Antisemitismus von einem Randphänomen zur Hauptidee einer Bewegung, die im Sommer 1932 Deutschlands größte politische Partei und 6 Monate später seine herrschende Partei wurde. Diese Tatsache allein unterscheidet die Geschichte Deutschlands und des deutschen Antisemitismus von der jedes anderen Landes in Europa. Aber selbst dieser Umstand verdient eine nüchterne Betrachtung. Die Nazis erhielten bei einer freien Wahl nie mehr als 37% der abgegebenen Stimmen, weniger als der sozialistische und der kommunistische Stimmenanteil zusammengenommen. Daniel Goldhagen erinnert uns zu Recht daran, dass Einstellungen wie Individuen zu einzelnen Fragen nicht aus ihrem Wahlverhalten abgeleitet werden können. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass er mit seiner damit zusammenhängenden Behauptung recht hat, ein Großteil der Deutschen, die aus wirtschaftlichen Gründen die Sozialdemokratische Partei wählten, sei trotzdem hinsichtlich der Juden mit Hitler und den Nazis eines Sinnes gewesen. Zwar kann ich es nicht beweisen, aber ich vermute mit guten Gründen, dass der Anteil der Deutschen, die aus anderen als antisemitischen Gründen nationalsozialistisch wählten, weit größer war als der Anteil derjenigen, deren beherrschendes Motiv zwar der Antisemitismus war, die aber dennoch eine andere als die Nazi-Partei wählten. Man mag die Wahlergebnisse drehen und wenden, wie man will, nichts deutet darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen im Jahr 1932 hinsichtlich der Juden mit Hitler eines Sinnes war oder dass der zentrale Stellenwert des Antisemitismus in Weltbild, Programm und Rhetorik der Partei drastisch und unverhohlen gewalttätig die antijüdischen Stimmungen der deutschen Kultur spiegelte und verstärkte. Sämtliche Faktoren, denen Goldhagen das Verdienst für das Abflauen des deutschen Antisemitismus nach 1945 zuschreibt, Erziehung, öffentlicher Diskurs, Gesetze und institutionelle Verstärkungen, wirkten mit Beginn des Jahres 1933 exakt in die entgegengesetzte Richtung, um den Antisemitismus unter den Deutschen zu verstärken. Dies geschah in der Tat sehr viel effektiver und war besser aufeinander abgestimmt als die Gegenbewegung in der Nachkriegszeit. Kann man ernsthaft bezweifeln, dass die Wirkung beträchtlich war, besonders als dank wirtschaftlicher und außenpolitischer Erfolge die Popularität Hitlers und des Regimes anstieg? Wie William Sheridan Allen treffend bemerkte, kamen selbst in einer hochnazifizierten Stadt wie Northeim die meisten Leute zum Antisemitismus, weil sie vom Nazismus angezogen wurden, nicht umgekehrt. Überdies ist der Sopate-Untergrundbericht des Jahres 1936, auf den Goldhagen sich wiederholt bezieht, der Antisemitismus hat zweifellos in breiten Kreisen des Volkes Wurzel gefasst, die allgemeine antisemitische Psychose wirkt auch auf denkende Menschen, auch auf unsere Genossen, Beweis für einen Wandel in den Einstellungen der Deutschen im Gefolge der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 und nicht dafür, dass alles so war wie früher. Doch selbst in der Zeit nach 1933 spricht man am besten von deutschen Antisemitismen. Innerhalb der Partei gab es tatsächlich einen starken Kern von Deutschen, für die die Juden eine schreckliche rassische Bedrohung darstellten und in deren Vorstellungswelt sie einen zentralen Platz einnahmen. Was jedoch den Stil und die bevorzugte Reaktion auf diese Bedrohung anging, gab es unter den radikalen, chimärischen oder Endlösungsantisemiten innerhalb der NS-Bewegung unterschiedliche Auffassungen. Am einen Ende des Spektrums standen die SA- und Streichertypen, die nach Pogromen lechzten. Am anderen Ende agierten die von Ulrich Herbert und seiner neuen Biografie über Werner Best beschriebenen, kühlen und berechnenden intellektuellen Antisemiten, die eine systematischere, aber nüchterne, leidenschaftslose Verfolgung befürworteten. Hitlers konservative Bundesgenossen begrüßten die De-Emanzipation und Absonderung der Juden als Teil der Gegenrevolution und der nationalen Erneuerung. Ihnen ging es darum, den angeblich unmäßigen jüdischen Einfluss auf das deutsche Leben auszuschalten, wenngleich dieses Ziel für sie kaum die gleiche Priorität genoss wie die Zerschlagung von Gewerkschaften, marxistischen Parteien und parlamentarischer Demokratie oder die Wiederaufrüstung und die Wiederherstellung von Deutschlands Großmachtstatus. Oft bedienten sie sich der Sprache des rassischen Antisemitismus, aber nicht durchgängig. Einige, wie Reichspräsident Hindenburg, wollten Ausnahmen für Juden, die sich durch ihren loyalen Dienst fürs Vaterland einer solchen Ausnahme als würdig erwiesen hatten. Und die Kirchen wollten natürlich, dass konvertierte Juden ausgenommen würden. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Konservativen von sich aus über die anfänglichen diskriminatorischen Maßnahmen der Jahre 1933-34 hinausgegangen wären, durch die Juden aus dem Staats- und Militärdienst, aus öffentlichen Ämtern, den akademischen Berufen und dem kulturellen Leben entfernt wurden. Was die Konservativen als ausreichende Maßnahmen ansahen, waren für die Nazis gerade einmal erste Schritte. Und die Nazis begriffen weit besser als die Konservativen die Distanz, die sie voneinander trennte. Doch so, wie sie sich bei der Zerstörung der Demokratie zu Komplizen der ersten antijüdischen Maßnahmen gemacht hatten, konnten die Konservativen sich der Radikalisierung der Judenverfolgung ebenso wenig widersetzen, wie sie für sich selbst unter der Diktatur Rechte einfordern konnten, die sie anderen verweigert hatten. Und während sie vielleicht ihren eigenen wachsenden Verlust an Privilegien und Macht unter den Nazis beklagten, denen sie selber zur Macht verholfen hatten, fanden sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kein Wort der Reue oder des Bedauerns für das Schicksal der Juden. Zu behaupten, die konservativen Verbündeten der Nazis seien mit Hitler nicht eines Sinnes gewesen, heißt nicht zu leugnen, dass ihr Verhalten verabscheuungswürdig und ihre Verantwortung beträchtlich war. Wie zuvor gab der xenophobe Antisemitismus einen fruchtbaren Boden ab für die chimärischen Antisemiten. Was kann allgemein über die deutsche Bevölkerung während der 30er Jahre gesagt werden? Geriet das Gros der Deutschen in den antisemitischen Sog der Nazis? Nur teilweise glaubt man den detaillierten Forschungen von Historikern wie Ian Kershaw, Otto Dorfkulka und David Bankier, die in dieser Frage ein überraschendes Maß an Übereinstimmung erzielt haben. Für die Jahre von 1933 bis 1939 unterscheiden diese drei Historiker zwischen einer Minderheit von Parteiaktivisten, für die der Antisemitismus eine Sache von äußerster Dringlichkeit war, und der Masse der deutschen Bevölkerung, für die er es nicht war. Abgesehen von den Aktivisten forderte die überwiegende Mehrheit der Durchschnittsbevölkerung keineswegs lautstark antisemitische Maßnahmen. Aber die Mehrheit der gewöhnlichen Deutschen, die Saul Friedländer als Zuschauer beschreibt, im Gegensatz zu den Aktivisten, akzeptierte trotzdem die gesetzlichen Maßnahmen des Regimes, die der Emanzipation der Juden ein Ende machten und sie 1933 aus öffentlichen Ämtern entfernten, 1935 gesellschaftlich ächteten und in den Jahren 1938-39 die Enteignung ihres Eigentums abschlossen. Doch diese Mehrheit kritisierte das Rauditum und die Gewalt von Parteiradikalen gegenüber denselben deutschen Juden, deren legale Verfolgung sie billigte. Der Boykott des Jahres 1933, die vandalistischen Ausbrüche im Jahr 1935 und vor allem die Kristallnacht, das Pogrom von November 1938, erzeugten bei einem beträchtlichen Teil der deutschen Bevölkerung ein negatives Echo. Doch, und dies ist am wichtigsten, zwischen der jüdischen Minderheit und dem Rest der Bevölkerung hatte sich eine tiefe Kluft aufgetan. Obwohl nicht um einen lautstarken und gewalttätigen Antisemitismus herum mobilisiert, stand letztere dem Schicksal der Juden in wachsendem Maße apathisch, passiv und teilnahmslos gegenüber. Antisemitische Maßnahmen stießen, solange sie auf friedliche und legale Weise durchgeführt wurden, vor allem aus zwei Gründen weiterhin auf Akzeptanz. Zum einen nährten solche Maßnahmen die Hoffnung auf ein Abflauen der Gewalt, die den meisten Deutschen so zuwider war. Und zum anderen billigte die Mehrzahl der Deutschen mittlerweile das Ziel, die Rolle der Juden in der deutschen Gesellschaft einzuschränken, sie gar zu beenden. Für das Regime war dies eine bedeutende Leistung, aber sie eröffnete noch nicht die Aussicht, dass die meisten gewöhnlichen Deutschen den Massenmord am europäischen Judentum akzeptieren, geschweige denn sich daran beteiligen würden, dass aus den Zuschauern des Jahres 1938 die Völkermörder der Jahre 1941-42 werden würden. Für die Kriegsjahre stimmten Kershaw, Kulker und Bankier zwar in manchen Punkten nicht überein, sind aber generell darin einig, dass der Antisemitismus der wahren Gläubigen nicht identisch war mit den antisemitischen Einstellungen der Durchschnittsbevölkerung und dass die antisemitischen Prioritäten des Regimes und seine auf einen Genozid gerichteten Anstrengungen von gewöhnlichen Deutschen noch nicht geteilt wurden. Bankier, der den deutschen Antisemitismus nicht im Mindesten herunterspielt, schrieb: Der gewöhnliche Deutsche konnte durchaus zwischen einer zulässigen Diskriminierung unterscheiden und dem nicht akzeptablen Völkermordterror. Kenntnis von Massenerschießungen und Vergasungen sickerte bis zur Öffentlichkeit durch, und doch hat es die Bevölkerung vorgezogen, vor der Verantwortung für diese Verbrechen auszuweichen. Damit schlugen die Hoffnungen der Nationalsozialisten, für ihre Lösung der Judenfrage Unterstützung zu finden, fehl. Trotzdem verschaffte, wie Kulker es ausdrückte, eine auffallend abgrundtiefe Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Schicksal der Juden als Menschen, dem Regime die Handlungsfreiheit, auf eine radikale Endlösung zu drängen. Dies betont auch Kershaw mit seinem denkwürdigen Satz: Die Straße nach Auschwitz wurde durch Hass gebaut, aber mit Teilnahmslosigkeit gepflastert. Ebenso wie Kershaw verwenden auch Kulker und Rodrigo den Begriff Teilnahmslosigkeit, aber ihnen ist nicht wohl dabei, weil sie spüren, dass er die Verinnerlichung des nationalsozialistischen Antisemitismus durch die deutsche Durchschnittsbevölkerung nicht hinreichend erfasst, insbesondere was die Akzeptanz einer Lösung der jüdischen Frage durch irgendeine nicht näher präzisierte Art von Ausschaltung betrifft. Sie schlagen stattdessen einen stärker moralisch gewichteten Ausdruck wie passive Komplizenschaft oder objektive Komplizenschaft vor. Goldhagen geht noch einen Schritt weiter, indem er erklärt, gerade der Ausdruck Teilnahmslosigkeit, das heißt also ohne eigene Gefühle, ohne eigene Meinung sein und unvoreingenommen die eliminatorischen Maßnahmen verfolgen und moralisch neutral bleiben, sei eine fatale Begriffsverwirrung und psychologisch unvorstellbar. Für Goldhagen waren die Deutschen weder apathisch noch teilnahmslos, sondern zeigten keinerlei Mitgefühl, waren abgestumpft, gefühllos, abgebrüht, und ihr Schweigen müsse als Billigung gedeutet werden. Ich habe kein Problem mit dem Wunsch von Kulker, Rodrigo und Goldhagen, das Verhalten der Deutschen in einer kraftvolleren, moralisch verurteilenden Sprache zu beschreiben. Ich glaube jedoch nicht, dass die Wahl der Sprache etwas an dem ändert, worauf Kulker, Rodrigo und Bankier grundsätzlich hingewiesen haben, nämlich, dass es möglich ist, im Hinblick auf die Priorität des Antisemitismus und den Eifer bei der Ermordung von Juden eine brauchbare und wichtige Unterscheidung zwischen dem harten Nazi-Kern und der allgemeinen Bevölkerung zu treffen. Meiner Ansicht nach baut Goldhagen mit seiner Definition von Teilnahmslosigkeit einen Scheingegner auf und missversteht die Bedeutung des Schweigens in einer Diktatur. Auch scheint er sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass Kershaws Begriff der Teilnahmslosigkeit die Continua in Goldhagens eigenem analytischen Modell vorwegnimmt, wenn Kerschau anmerkt, es sei gut möglich, dass die Deutschen den Juden während des Krieges mehr Missfallen entgegenbrachten, während sie sich gleichzeitig weniger um sie kümmerten. Es gibt zwei weitere Punkte, in denen Goldhagen und ich übereinstimmen. Erstens darf man nicht nur auf die Einstellungen und das Verhalten gewöhnlicher Deutscher an der sogenannten Heimatfront blicken, sondern muss auch berücksichtigen, wie sie im besetzten Osteuropa dachten und handelten. Und zweitens wurden dort aus den meisten gewöhnlichen Deutschen, sobald sie vor der Aufgabe standen, Juden zu ermorden, in der Tat willige Vollstrecker. Wenn ganz gewöhnliche Deutsche zu Hause teilnahmslos und apathisch, komplizenhaft und gefühllos waren, im Osten waren sie Mörder. Doch was den Kontext und die Motive für dieses mörderische Verhalten betrifft, gehen unsere Ansichten auseinander. Für Goldhagen ist klar, dass diese gewöhnlichen Deutschen, die vor 1933 kaum mehr als die in Deutschland kulturell gängigen Auffassungen als ideologisches Rüstzeug erhalten hatten und nun endlich die Gelegenheit erhielten, einfach Vollstrecker des Völkermords sein wollten. Meiner Ansicht nach brachten gewöhnliche Deutsche nach Osteuropa ein ganzes Bündel von Einstellungen mit, die weit mehr umfassten als die verschiedenen in der deutschen Gesellschaft vorfindlichen und vom NS-Regime seit 1933 geschürten Spielarten des Antisemitismus, wie der Friede von Brest-Litowsk, die Operationen der Freikorpsverbände und die beinahe einhellige Ablehnung des Versailler Vertrags zeigen, handelte es sich bei der Weigerung, die Entscheidung des Ersten Weltkrieges zu akzeptieren, den imperialen Bestrebungen in Osteuropa, unterstützt von Vorstellungen deutscher rassischer Überlegenheit und dem grassierenden Antikommunismus, allesamt um Ansichten, die von weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft geteilt wurden. Ich würde behaupten, dass sie ein stärkeres Band zwischen der Masse der deutschen Bevölkerung und den Nazis darstellten als der Antisemitismus. Und in Osteuropa veränderten die Ereignisse und Verhältnisse der Jahre von 1939 bis 1941 gewöhnliche Deutsche noch stärker, als dies unter dem Eindruck der Diktatur zu Hause in den Jahren 1933 bis 1939 bereits geschehen war. Deutschland befand sich jetzt im Krieg. Überdies handelte es sich um einen Rassenkrieg zur Eroberung neuen Lebensraums. Diese gewöhnlichen Deutschen wurden in Gebieten stationiert, deren einheimische Bevölkerung für minderwertig erklärt wurde, während die deutschen Besatzer ständig ermahnt wurden, sich als Herrenrasse aufzuführen. Bei den Juden, auf die man in diesen Ländern traf, handelte es sich um die seltsamen und fremden Ostjuden, nicht um assimilierte deutsche Juden aus der Mittelschicht. Zwei weitere wichtige Faktoren kamen im Jahr 1941 hinzu: der ideologische Kreuzzug gegen den Bolschewismus und der Vernichtungskrieg. Doch ist es plausibel zu unterstellen, dass diese kriegsbedingte Änderung der Verhältnisse und Umstände keinerlei Einfluss auf die Einstellungen und das Verhalten gewöhnlicher Deutscher in Osteuropa gehabt habe, und dass einzig ein allgemeines kognitives Bild der Juden, das aus der Zeit vor 1933 stammte und praktisch allen Deutschen gemeinsam war, ihre Bereitwilligkeit und sogar den Eifer mancher Deutschen erkläre, Juden zu ermorden? In Hinblick auf diese Frage muss festgehalten werden, dass das NS-Regime vor Beginn der Endlösung auf sowjetischem Territorium begann sie in der zweiten Hälfte des Jahres 1941 und in Polen sowie im übrigen Europa im Frühjahr 1942 bereits willige Vollstrecker für die Ermordung von 70.000 bis 80.000 geistig und körperlich behinderten Deutschen, Zehntausenden von Angehörigen der polnischen Intelligenz, Zehntausenden von nicht an den Kämpfen beteiligten Zivilisten bei Vergeltungsaktionen und mehr als 2 Millionen russischen Kriegsgefangenen gefunden hatte. Von September 1939 an war das Regime fraglos zunehmend in der Lage, Massenmord in einem schwindelerregenden Ausmaß zu legitimieren und zu organisieren, das nicht von der antisemitischen Motivation der Täter und der jüdischen Identität der Opfer abhing. Daniel Goldhagen schrieb kürzlich, selbst wenn er, was den Umfang und den Charakter des deutschen Antisemitismus angeht, nicht vollkommen recht haben sollte, wäre dies keine Entwertung seiner Schlüsse über die Täter und ihre Motive. Entscheidend für Goldhagens Interpretation ist, dass diese Männer nicht nur willige Vollstrecker waren, sondern tatsächlich Vollstrecker des Völkermords an den Juden sein wollten. Sie mordeten mit Begeisterung, um ihre Gier nach jüdischem Blut zu befriedigen. Sie hatten Spaß, sie fanden Gefallen am Morden. Goldhagen fährt fort. Beispiellos sind auch Umfang und Ausmaß der von Deutschen individuell verübten Gewalttaten und Grausamkeiten in den umfangreichen Annalen menschlicher Barbarei, nehmen die Grausamkeiten, die während der NS-Zeit an Juden verübt wurden, einen besonderen Rang ein. Goldhagen schließt emphatisch. Allein im Hinblick auf das Motiv ist bei den Tätern eine monokausale Erklärung ausreichend. Nämlich der dämonisierende Antisemitismus, der die kognitiven Modelle der Täter sowie der deutschen Gesellschaft insgesamt bestimmt hat. Zur Stützung dieser Interpretation führt Goldhagen andauernd die bewusste Anwendung strenger sozialwissenschaftlicher Methoden ins Feld. Sie sei einer der Faktoren, der sein Buch über die Arbeiten anderer Wissenschaftler auf diesem Gebiet erhebe und unangreifbar gegenüber Vorwürfen mache. Ich würde gern auf zwei Aspekte, mit denen Goldhagen seine Interpretation zu belegen sucht, näher eingehen und an sie genau den strengen sozialwissenschaftlichen Standard anlegen, den er selber setzt. Ich meine erstens den Aufbau und die Struktur seiner Argumentation und zweitens seine Methode bei der Verwendung des Quellenmaterials. Da Goldhagen sich über weite Strecken seines Buches auf den Antisemitismus in der deutschen Geschichte und die Behandlung der Juden durch die Deutschen während des Holocaust konzentriert, sind zwei Vergleiche für den Aufbau seiner Beweisführung entscheidend. Erstens ein Vergleich der Behandlung der Juden durch Deutsche und durch Nichtdeutsche, zweitens ein Vergleich der Behandlung jüdischer und nichtjüdischer Opfer durch die Deutschen. Damit soll der Nachweis erbracht werden, dass nur ein der deutschen Gesellschaft eigentümlicher, allgegenwärtiger, eliminatorischer Antisemitismus die krassen Unterschiede erklären könne, die diese Vergleiche angeblich zutage förderten. Die Probleme mit dem Aufbau der Argumentation sind mannigfaltig. Damit der zweite Vergleich seine Beweisführung ausreichend stützt, muss Goldhagen nicht nur nachweisen, dass deutsche, jüdische und nichtjüdische Opfer unterschiedlich behandelten, worin sich praktisch alle Historiker einig sind, sondern auch, dass die unterschiedliche Behandlung im Wesentlichen mit der antisemitischen Motivation der überwiegenden Mehrheit der Täter und nicht mit anderen möglichen Motiven, beispielsweise der Willfährigkeit gegenüber der je nach Opfergruppe unterschiedlichen Politik des Regimes zu erklären sei. Die zweite und die dritte Fallstudie in Hitlers Willige Vollstrecker zielen darauf ab, den Beweis für diese beiden Punkte zu führen. Goldhagen behauptet, die jüdischen Arbeitslager in Lublin, das Lager Lipowa und das Flughafenlager zeigten, dass im Gegensatz zu anderen Opfern nur jüdische Arbeitskräfte von den Deutschen ohne Rücksicht auf ökonomische Vernunft, ja ihr zuwiderlaufend, mörderisch behandelt worden seien. Und der Helmbrechts Todesmarsch, so Goldhagen weiter, sei ein Beleg dafür, dass Juden sogar dann ermordet wurden, wenn ausdrücklich befohlen worden war, sie am Leben zu lassen. Treibendes Motiv für das Morden sei somit nicht Willfährigkeit gegenüber staatlicher Politik oder Gehorsam gegenüber Befehlen gewesen, sondern der tief sitzende persönliche Hass der Täter auf ihre jüdischen Opfer, der ihnen durch die deutsche Kultur eingeimpft worden sei. Und dies sei, folgert Goldhagen aus all seinen Fällen, auch die einzige Erklärung für die beispiellose und allgegenwärtige Grausamkeit, mit der die deutschen Täter ihre jüdischen Opfer behandelten. Dass Goldhagen die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Todesmärsche lenkt, ist eines der ausgleichenden Verdienste seines Buches. Sein Versuch hingegen, den einen Fall des Helmbrechts Todesmarsches zu verallgemeinern, ist nicht überzeugend. Seine eindrucksvolle Schilderung dieses entsetzlichen Ereignisses darf die Tatsache nicht verdecken, dass Goldhagen den Beweis für den weit verbreiteten Eifer, Juden auch gegen ausdrücklichen Befehl zu ermorden, schuldig bleibt. Weder kann er nachweisen, dass dieser Marsch stellvertretend für andere Todesmärsche steht, noch dass dasselbe Phänomen bei der Behandlung anderer Opfer durch die Deutschen nicht auftrat. Und selbst bei seinem eigenen Musterfall räumt Goldhagen ein, die Aufseher hätten die örtliche deutsche Bevölkerung daran hindern müssen, den Juden Lebensmittel und Unterkunft zur Verfügung zu stellen und deutsche Soldaten daran, die Juden ärztlich zu versorgen. Dabei verwendet Goldhagen keinen Gedanken darauf, ob diese anderen Deutschen nicht genauso typisch für die ganze deutsche Gesellschaft waren wie die mörderischen Aufseher bei dem Todesmarsch. In der Tat wäre der krasse Unterschied im Verhalten dieser verschiedenen Gruppen von Deutschen ein Hinweis auf die Bedeutung situationsabhängiger und institutioneller Faktoren, über die Goldhagen hinweggeht. Ein Gegenbeispiel, dass nämlich die Ermordung nichtjüdischer Opfer trotz einer Änderung der politischen Linie auf höchster Ebene weiterging und dass auf unsinnige Weise Missbrauch mit nichtjüdischer Arbeitskraft getrieben wurde, lässt sich genauso gut finden. Nachdem soeben erst beschlossen worden war, sämtliche Juden Europas zu ermorden, revidierte das NS-Regime im Oktober 1941 seine frühere Haltung zum Problem sowjetischer Kriegsgefangener und ordnete an, sie künftig zur Arbeit heranzuziehen, statt sie einfach an Hunger, Krankheiten und Kälte zugrunde gehen zu lassen. Rudolf Höss in Auschwitz wurde informiert, dass er ein großes Kontingent sowjetischer Kriegsgefangener erhielte, die ein neues Lager in Birkenau errichten sollten. Ein Projekt, das ganz oben auf Himmlers Prioritätenliste stand. Kurz, sowohl ökonomische Vernunft als auch höhere Befehle verlangten, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen am Leben gehalten und ihnen nützliche Arbeit zugewiesen wurde. Beinahe 10.000 sowjetische Kriegsgefangene trafen noch im Oktober 1941 in Auschwitz ein und wurden nach Birkenau geschickt. 4 Monate später, Ende Februar, waren noch 945 von ihnen am Leben, eine Überlebensrate von 9,5%. Himmlers Befehl, die sowjetischen Kriegsgefangenen bei einem dringlichen Bauprojekt einzusetzen, revidierte von heute auf morgen weder die eingefleischte Gewohnheit von Konzentrationslagermannschaften, Folter und Vernichtung mittels Arbeit zu praktizieren, noch die tödlichen Zustände in Birkenau. Wie Michael Thad Allen unlängst in seiner Dissertation über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS betont hat, gehörte es bereits lange, bevor Juden einen beträchtlichen Anteil der Häftlingsbevölkerung ausmachten, zur Kultur dieser Institution, Arbeit innerhalb des Systems der Konzentrationslager nicht produktiv einzusetzen, sondern vielmehr dazu zu benutzen, die Insassen zu strafen und zu quälen. Überdies scheiterte der Versuch, die Arbeitskraft der Konzentrationslager produktiv zu nutzen, den ganzen Krieg hindurch am Widerstand der Mannschaften in den Konzentrationslagern, die sich als hartnäckige Feinde jeder ökonomischen Vernunft herausstellten. Die Kultur der Konzentrationslager erwies sich unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit der Häftlinge in diesem Punkt als nur schwer veränderbar. Wie stand es um diese Zeit mit der Behandlung der jüdischen Arbeitskräfte in Birkenau? Zum Vergleich: Im Frühjahr 1942 wurden 7.000 junge slowakische Jüdinnen ins Stammlager Auschwitz geschickt, ebenfalls als Arbeitskräfte. Mitte August wurden die 6.000, die noch am Leben waren, nach Birkenau verlegt. Gegen Ende Dezember, etwas mehr als 4 Monate später, waren lediglich 650 von ihnen noch nicht gestorben. Eine mit den sowjetischen Kriegsgefangenen vergleichbare Überlebensrate von 10,8%. Kurz, institutionelle und situationsabhängige Faktoren sowie eine Ideologie, deren mörderisches Potenzial sich nicht allein aus dem Antisemitismus speiste, führten unter den sowjetischen Kriegsgefangenen und den slowakischen Jüdinnen über denselben Zeitraum hinweg im selben Lager zu beinahe identischen Sterblichkeitsraten, und dies, obwohl sich das Regime, was das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen und die Dringlichkeit des ökonomischen Auftrags betraf, den sie ausführen sollten, eines anderen besonnen hatte. Goldhagen hat in der Tat recht mit seiner Feststellung, dass die mörderische Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener sich langfristig änderte, während die mörderische Behandlung jüdischer Arbeitskräfte, abgesehen von geringfügigen Änderungen, gleich blieb. Aber dies zeigt einfach nur, dass trotz institutioneller Trägheit und anfänglicher Beharrlichkeit mörderischer Verhaltensmuster gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen letztlich in beiden Fällen die Willfährigkeit gegenüber der Politik des NS-Regimes die Oberhand gewann. Es beweist nicht, wie Goldhagen unterstellt, dass Slawen wie die sowjetischen Kriegsgefangenen in erster Linie deshalb ein anderes Schicksal erlitten als Juden, weil den beiden Opfergruppen unterschiedliche kulturell vermittelte Einstellungen entgegengebracht wurden. In den ersten 9 Monaten des Russlandfeldzuges waren die deutschen Herren über den Tod von etwa 2 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, weit mehr als die Anzahl jüdischer Opfer bis zu diesem Zeitpunkt. Die Todesrate in den Kriegsgefangenenlagern überstieg bei weitem die Todesraten in den polnischen Ghettos vor Beginn der Endlösung. Die Tatsache, dass das NS-Regime umschwenkte und beschloss, alle Juden zu ermorden, sowie es umschwenkte und beschloss, nicht alle sowjetischen Kriegsgefangenen verhungern zu lassen, ist mehr ein Ausdruck der Ideologie, der Prioritäten und der Obsessionen Hitlers und der NS-Führung, als dass sie einen Begriff von den Einstellungen innerhalb der deutschen Gesellschaft vermittelte. Die schwindelerregende Sterblichkeitsrate unter sowjetischen Kriegsgefangenen in diesen ersten Monaten ist vor allem ein Hinweis darauf, dass das Regime in der Lage war, ganz gewöhnliche Deutsche dabei einzusetzen, sowjetische Kriegsgefangene in unbegrenzter Zahl zu ermorden, wenn es dies weiterhin gewollt hätte. Das weiter andauernde Massensterben sowjetischer Kriegsgefangener bis in das Frühjahr des Jahres 1942 hinein belegt, dass weder Mordinstitutionen sofort gebremst werden, noch Einstellungen und Verhaltensweisen ihrer Mannschaften sich mit einem Schlag wandeln, selbst wenn die Politik sich ändert. Kurz, es gibt eine Reihe denkbarer Variablen. Die Politik des Regimes und frühere Verhaltensmuster ebenso wie kulturell vermittelte kognitive Bilder, die eine Rolle spielen. Bei der Erklärung für das unterschiedliche deutsche Verhalten gegenüber jüdischen und nichtjüdischen Opfern differenziert Goldhagens Beweisführung jedoch nicht ausreichend zwischen der Vielfalt möglicher ursächlicher Faktoren. Wenn er darauf beharrt, dass das kognitive Bild der Deutschen von den Juden der einzig angemessene Analyserahmen sei, stützt er sich dabei vor allem auf das Gewicht, das er der Grausamkeit der Täter beimisst. Doch die Argumentation mit der beispiellosen deutschen Grausamkeit gegenüber den Juden ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens gründet sich Goldhagens Behauptung der Einzigartigkeit mehr auf der emotionalen Wirkung seiner Erzählung als auf tatsächlichem Vergleich. Er liefert zahlreiche anschauliche und äußerst bedrückende Schilderungen deutscher Grausamkeit gegenüber Juden und versichert dem betäubten und entsetzten Leser, dass ein solches Verhalten zweifellos ohne Beispiel sei. Wenn es doch nur so wäre. Unglücklicherweise würden Berichte über von Rumänen und Kroaten begangene Mordtaten leicht zeigen, dass diese Kollaborateure den Deutschen an Grausamkeit nicht nur ebenbürtig waren, sondern sie regelmäßig darin übertrumpften. Unzählige andere Beispiele abseits des Holocaust, von Kambodscha bis Ruanda, mögen unberücksichtigt bleiben. Umgekehrt spielt Goldhagen die Grausamkeit herunter, mit der die Nazis andere Opfer ermordeten, besonders die deutschen Behinderten, wobei Deutsche bei der schmerzlosen Tötung angeblich kalt und unbeteiligt ohne Feierlichkeit zu Werke gingen. Doch anfangs, vor der Entwicklung von Gaswagen und Gaskammern, wurden die geistig Behinderten von Erschießungstrupps des Eimann-Kommandos ermordet. Viele Säuglinge wurden einfach nicht ernährt und dem Hungertod überlassen. Auf schreiende und flüchtende Patienten wurde Jagd gemacht und man schleppte sie von den Anstalten zu den wartenden Bussen. und in Hadamar gaben die Mörder zur Feier des 10.000. Opfers eine Party. Zweitens behauptet Goldhagen einfach als intuitiv selbstverständlich, derartige Grausamkeit könne nur mit einem der deutschen Kultur eigentümlichen kognitiven Bild des Juden erklärt werden. Goldhagen hat völlig recht, dass die im Holocaust zutage tretende Grausamkeit, die in den Erinnerungen der Überlebenden eine so herausragende Rolle spielt, ein Problem ist, mit dem die Forscher sich nicht ausführlich beschäftigt haben. Aber das heißt nicht, dass seine eigene, aus der Luft gegriffene Behauptung hinsichtlich der Motivation zutreffend ist. Interessanterweise war sich der wortgewandte Überlebende Primo Levi mit dem berüchtigten Kommandanten von Treblinka, Franz Stangl, zumindest teilweise in einer anderen, vollkommen funktionalen Erklärung für die Grausamkeit der Täter einig, dass nämlich die totale Entwürdigung und Demütigung des Opfers dessen Entmenschlichung erleichterte, die so entscheidend für das Handeln des Täters war, um die, die diese Maßnahmen ausführen mussten, vorzubereiten, um sie zu konditionieren, um es ihnen zu ermöglichen, das zu tun, was sie dann taten. Aber wir können Levis Frustration teilen, dass eine solche Erklärung an sich, wenn auch nicht vollkommen falsch, trotzdem unzureichend ist. Diese Erklärung entbehrt nicht der Logik, so Levis Kommentar zu Stangls Äußerung, aber sie schreit zum Himmel. Das ist der einzige Sinn sinnloser Gewalt. In der Tat weisen zu viele Fälle von Grausamkeit über eine rein funktionale Erklärung hinaus. Fred E. Katz wählt einen anderen Ansatz, wenn er behauptet, dass in einer mörderischen Umgebung die Schaffung einer Kultur der Grausamkeit ein machtvolles Phänomen sei, das denen, die mit ihren grundlosen und einfallsreichen Grausamkeiten protzen, mannigfache Befriedigungen gewähre, den Ruf, anders zu sein als die anderen, höheres Ansehen bei den Kameraden, eine Linderung der Langeweile und ein Gefühl von Freude und Feiertagsstimmung, von Kunstfertigkeit und Kreativität. Aber wir stehen immer noch vor einer ungelösten Frage, die nicht mit einer simplen Behauptung beantwortet werden kann. Ist eine Kultur des Hasses die notwendige Voraussetzung für eine solche Kultur der Grausamkeit? Goldhagen hat eine wichtige Frage gestellt. Ich glaube nicht, dass wir bislang eine zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Ich möchte mich nun dem anderen Vergleich zuwenden, nämlich dem zwischen der Behandlung der Juden durch Deutsche und durch Nichtdeutsche. Um anerkannten sozialwissenschaftlichen Normen zu genügen, hätte das deutsche Verhalten mit dem Verhalten der Angehörigen anderer Nationalitäten in sämtlichen an der Endlösung beteiligten Ländern oder zumindest einer unvoreingenommenen zufälligen Auswahl verglichen werden müssen. Stattdessen schlägt Goldhagen das Verhalten von Dänen und Italienern als Vergleichsmaßstab vor, und dies ist weder zufällig noch unvoreingenommen. Tatsächlich geht sein Vorschlag an der eigentlichen Frage vorbei, warum Dänen und Italiener eine Ausnahme machten, wo die Deutschen doch praktisch überall sonst in Europa ohne Schwierigkeiten mörderische Kollaborateure fanden. Einen Nachweis, dass die Behandlung der Juden durch die Deutschen einzigartig war, liefert Goldhagen nicht, noch weniger einen Beleg dafür, dass das Verhalten der Deutschen in einem kulturell bedingten, spezifischen deutschen Antisemitismus wurzelte. An anderer Stelle räumt Goldhagen ein, dass zu den Erschießungskommandos auch Osteuropäer gehörten und fordert eine Untersuchung der Verbindung kognitiver und situationsbedingter Faktoren, die solche Täter veranlassten, sich am Holocaust zu beteiligen. Eine Erklärung, warum für osteuropäische Täter plötzlich eine multikausale Erklärung annehmbar ist, für Deutsche hingegen nicht, bleibt Goldhagen schuldig. Wie ich überdies auf dem Symposium des US Holocaust Memorial Museum im April 1996 anmerkte, bietet das Beispiel der Luxemburger im Reserve-Polizeibataillon 101 die seltene Gelegenheit, das Verhalten von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in derselben Situation zu vergleichen. Obwohl das Quellenmaterial eher vage denn schlüssig ist, habe ich betont, dass die 14 Luxemburger sich kaum anders als ihre deutschen Kameraden benommen zu haben scheinen. Dies deutet darauf hin, dass situationsabhängige Faktoren in der Tat eine sehr große Rolle spielten. Goldhagen erwiderte, dass man aus der kleinen Zahl von 14 Luxemburgern keine weitreichenden Schlüsse ziehen könne, obwohl er selber keineswegs gezögert hat, weitreichende Schlussfolgerungen aus der kleinen Zahl von Aufsehern in den Lubliner Arbeitslagern Lipowa und Flughafen oder beim Helmbrechts Todesmarsch zu ziehen. Meine Einwände gegen das Muster der Goldhagenschen Beweisführung widerlegen nicht seine Interpretation als solche. Sie zeigen lediglich, dass er den Anforderungen einer strengen Sozialwissenschaft an das Beweismaterial, die er nicht nur sich selber gestellt hat, sondern von denen er auch wiederholt behauptete, andere seien bereits an ihrem Verständnis schmählich gescheitert, nicht gerecht wird. Um nicht nur das Fehlen schlüssiger Beweise für seine Interpretation aufzuzeigen, sondern auch Mängel, die sie unglaubwürdig machen, müssen wir untersuchen, wie Goldhagen sein Quellenmaterial verwendet. Goldhagen gibt zu, am Anfang habe bei ihm die Hypothese gestanden, dass es die Vorstellungen und Bilder von den Juden waren, die die Täter zu ihren Taten, zur Mitwirkung an der mörderischen Verfolgung der Juden, motiviert haben. Die Hauptquelle für Hinweise auf das Verhalten und die Motivation der Männer des Reservepolizeibataillons 101, anhand deren diese Hypothese beurteilt werden muss, sind die im Zuge der gerichtlichen Untersuchung während der Nachkriegszeit gesammelten Aussagen. Es ist unter Wissenschaftlern unstrittig, dass die nach dem Krieg von den Tätern gemachten Aussagen äußerst problematisch sind. Sie sind sowohl durch die Fragen der Vernehmungsbeamten als auch durch Vergesslichkeit, Verdrängung, Verzerrung, Ausflüchte und Verlogenheit der Zeugen geprägt. Dennoch bin ich der Ansicht, dass sich die gerichtlichen Zeugnisse des Reservepolizeibataillons 101 qualitativ von der großen Masse solcher Aussagen abheben. Der Dienstplan der Einheit ist erhalten geblieben und mehr als 40% der Angehörigen des Bataillons, in der Mehrzahl Mannschaftsdienstgrade, nur wenige Offiziere, wurden von kompetenten und hartnäckig ermittelnden Staatsanwälten verhört. Der große Fundus ungewöhnlich lebendiger und detaillierter Aussagen steht in starkem Kontrast zu den formelhaften und offenkundig verlogenen Aussagen, denen man sonst so häufig begegnet. Wenngleich mir bewusst ist, dass meine Einschätzungen ihrem Wesen nach subjektiv und fehlbar sind, glaube ich trotzdem, dass diese Gruppe von Aussagen dem Historiker eine einzigartige Gelegenheit bietet, Fragen in einer Weise nachzugehen, wie es aus den Unterlagen anderer Fälle nicht möglich ist. Letztlich ist es also kein Zufall, dass Goldhagen und ich unter Hunderten deutscher Nachkriegsprozesse unabhängig voneinander auf genau dieselben Gerichtsprotokolle stießen. Im Gegensatz dazu behauptet Goldhagen, um mit dem Problem der Beweiskraft von Täteraussagen fertig zu werden, dass es aus methodologischen Erwägungen notwendig ist, alle apologetischen Aussagen zu ignorieren, wenn sie nicht durch andere Quellen bestätigt werden. Auch Goldhagen ist sich bewusst, dass man der Versuchung widerstehen sollte, aus einer schließlich beliebigen Vielzahl von Fällen besonders geeignetes Material herauszusuchen, um Verzerrungen bei den Schlussfolgerungen zu vermeiden. Und er versichert, zweifellos werden aufgrund dieser methodischen Position einige auf Wahrheit beruhende Selbstrechtfertigungen ausgeschlossen werden. Dies mag die hier vertretene Ansicht über die Täter ein wenig verzerren. Dennoch glaube ich, dass derlei Behauptungen nur selten wahr sind und es darum nur unerhebliche Folgen hat, wenn man sie übergeht. Aber vermeidet Goldhagens Methode Verzerrungen? Welchen Maßstab verwendet Goldhagen in der Praxis, um Aussagen als apologetisch einzustufen und folglich auszuschließen, sofern sie nicht von anderer Seite bestätigt werden? Für Goldhagen sind Aussagen aller Wahrscheinlichkeit nach apologetisch, wenn die Zeugen in Abrede gestellt haben, dass sie auch mit ganzer Seele, dass sie mit Willen, innerer Beteiligung und moralischer Zustimmung bei dem Morden dabei waren. Kurz, Jede Aussage über die seelische Verfassung oder die Motivation, die sich mit seiner Ausgangshypothese nicht deckt, wird, sofern nicht anderweitig bestätigt, ausgeschlossen, und erhärtende Belege für eine seelische Verfassung zu finden, ist angesichts des Fehlens zeitgenössischer Briefe und Tagebücher nahezu unmöglich. Folglich bleibt Goldhagen nur ein Rest von Aussagen übrig, die mit seiner Hypothese vereinbar sind, und die Schlussfolgerungen stehen praktisch von vornherein fest. Eine Methode, die kaum etwas anderes kann als die Hypothese bestätigen, die sie eigentlich überprüfen sollte, sollte indessen nicht mit dem Anspruch strenger Sozialwissenschaft auftreten. Das Problem einer deterministischen Methodik wird durch einen weiteren Fehler verstärkt, den Goldhagen bei der Verwendung seines Quellenmaterials begeht, indem er einen doppelten Standard verwendet. Handelt es sich bei den Opfern um Polen statt um Juden, legt er an die Beweiskraft der Aussagen einen anderen Maßstab an und ist, was den Ausschluss von Beweismaterial betrifft, weit weniger rigoros. Den kumulativen Effekt dieser Probleme, die sich aus Goldhagens Gebrauch des Quellenmaterials ergeben, illustriert auf dramatische Weise ein Vergleich unserer jeweiligen Darstellungen der ersten an Juden und Polen begangenen Massaker des Reservepolizeibataillons 101 in Josefow und Talkin. Goldhagen zufolge wandte Major Wilhelm Trapp sich in Josefow mit ermunternden Worten an seine Männer und spornte sie zum Morden an, indem er die dämonisierende Sichtweise der Juden aktivierte, die praktisch alle Bataillonsangehörigen teilten. Obwohl Trapp zu den ängstlichen und widersprüchlichen Mördern gehörte, offenbarte er in seiner Ansprache seine nationalsozialistisch geprägte Auffassung von den Juden. Was die Männer anbelangt, gibt Goldhagen zu, viele von ihnen zeigten sich von den Hinrichtungen erschüttert. Aber er warnt vor der Versuchung, in die Zeugnisse über die negative Reaktion der Männer mehr hineinzuinterpretieren als innere Schwäche beim Anblick zu vieler Blutlachen. Was verschweigt diese Schilderung? Zwar nicht im Haupttext, aber in einer Anmerkung räumt Goldhagen ein, Trapp habe laut Schilderung eines Mannes geweint wie ein Kind. Keine Erwähnung finden die anderen sieben Zeugen, die aussagten, Trapp habe geweint oder anderweitig sichtbar physisch gelitten. Goldhagen erwähnt weder die Aussagen zweier Polizisten, die sich erinnerten, dass Trapp deutlich gesagt habe, die Befehle stammten nicht von ihm, noch vier der fünf Aussagen, denen zufolge Trapp sich offen von den Befehlen distanzierte, als er sie seinen Männern übermittelte. Er verschweigt die Aussage von Trapps Fahrer. Er hat sich mir gegenüber hinsichtlich der Vorgänge in Josefow einmal sinngemäß so geäußert: Wenn sich diese Judensache einmal auf Erden rächt, dann Gnade uns Deutschen. Die ermunternden Worte, die angeblich eine dämonisierende Sichtweise der Juden aktivierten, erweisen sich bei näherer Prüfung als recht pathetischer Versuch, das bevorstehende Judenmassaker als gegen Deutschlands Feinde gerichtete Kriegshandlung zu rationalisieren, vergleichbar der Bombardierung deutscher Frauen und Kinder in der Heimat. Die wiederholten Aussagen der Männer, sie seien erschüttert, depressiv, verbittert, verzagt, niedergeschlagen, wütend gewesen und hätten unter der Belastung schwer gelitten, werden von Goldhagen kurzerhand als apologetisch oder Anzeichen vorübergehender innerer Schwäche abgetan. Im Zusammenhang mit der Schilderung der ersten Erschießung von Polen als Vergeltungsmaßnahme in Talkin behauptet Goldhagen, diese bezeichnende Episode macht die unterschiedliche Einstellung der Deutschen gegenüber Polen und Juden deutlich. Als Beleg zitiert er lediglich zwei Zeugen, einen Zeugen dahingehend, dass Trapp in Talkin weinte, und einen anderen mit der Aussage, einige seiner Männer äußerten danach den Wunsch, in Zukunft nie wieder an solchen Einsätzen teilnehmen zu müssen. Kurz, genau die Art von Aussagen, die Goldhagen bei der Erörterung der Mordtaten des Bataillons an den Juden von Josefow ausschließt oder beiseite wischt, wird nun plötzlich aufgegriffen, auch wenn lediglich zwei einzelne Männer sich in diesem Sinne äußern, um zu zeigen, wie anders das Bataillon über die Ermordung von Polen dachte. Überdies zeigt auch die Analyse der Motive der Männer, dass Goldhagen bei der Auswahl seines Quellenmaterials mit zweierlei Maß misst. Während die Tatsache, dass keiner der Polizisten in Talkin von der Aktion zurücktrat, nicht als Beleg für den Wunsch betrachtet wird, Polen zu ermorden, wird der Verzicht der Männer auf die Freistellung in Josefow als Beweis dafür angeführt, dass sie Vollstrecker des Völkermords sein wollten. In dem Berg von Aussagen über die Verzweiflung der Männer in Josefow sieht Goldhagen nichts anderes als ein Zeugnis vorübergehender innerer Schwäche, während die Aussage eines einzigen Zeugen in Talkin als stichhaltiger Beleg für den offensichtlichen Widerwillen und das Zögern der Männer angeführt wird, wenn es darum ging, Polen zu ermorden. Der doppelte Maßstab hinsichtlich jüdischer und polnischer Opfer wird noch auf andere Weise sichtbar. Goldhagen führt zahlreiche Fälle unnötiger und willkürlicher Morde an Juden als relevant für die Einschätzung der Einstellungen der Mörder an. Aber er unterschlägt einen ähnlichen Fall unnötigen, willkürlichen Mordens durch das Reservepolizeibataillon 101, als es sich bei den Opfern um Polen handelte. Auf eine Meldung hin, dass in dem Dorf Nitschdorf ein deutscher Polizeioffizier ermordet worden sei, wurden Polizisten, die gerade in Opole ins Kino gehen wollten, losgeschickt, um eine Vergeltungsaktion durchzuführen. In dem Dorf waren nur noch ältere Polen verblieben, in der Mehrzahl Frauen, da sämtliche jüngeren Polen geflüchtet waren. Außerdem ging die Nachricht um, dass der in einen Hinterhalt geratene deutsche Polizist nur verwundet, nicht getötet worden sei. Trotzdem erschossen die Männer des Reservepolizeibataillons 101 alle älteren Polen und zündeten das Dorf an, bevor sie nach Opole zurückkehrten, wo sie sich einen zwanglosen und erholsamen Kinoabend machten. Für offensichtlichen Widerwillen und Zögern bei der Ermordung von Polen finden sich in dieser Episode kaum Anzeichen. Hätte Goldhagen diesen Vorfall ausgelassen, wenn die Opfer Juden gewesen wären? Und leicht auf eine antisemitische Motivation hätte geschlossen werden können? Auch Goldhagens Schilderung der beinahe vollständigen Uniformität unter den Männern lässt hinsichtlich des Quellenmaterials ein einseitiges Auswahlschema erkennen. Leutnant Heinz Buchmann war der einzige Angehörige des Bataillons, der sich grundsätzlich ablehnend zum Massenmord äußerte und sich weigerte, an jeglicher Art von antijüdischen Aktionen teilzunehmen. Was den Unterschied zwischen seinem eigenen Verhalten und dem der SS-Hauptsturmführer Julius Wohlauf und Wolfgang Hoffmann betrifft, sagte Buchmann widerstrebend aus, dass Beförderung für ihn keine Rolle gespielt habe, weil er ein gutgehendes Geschäft besessen habe, wohingegen Wohlauf und Hoffmann ehrgeizige junge Leute vom aktiven Dienst waren, die noch etwas werden wollten. Er fügte außerdem hinzu, ich hatte durch meine kaufmännische Tätigkeit, die sich insbesondere auch auf das Ausland erstreckte, einen besseren Überblick über die Dinge. Goldhagen wischt die Bedeutung, die Buchmann selber den beruflichen Motiven einräumt, rasch vom Tisch und nimmt den zweiten Teil der Aussage als Beleg dafür, dass Buchmann als einziger aus dem Bataillon nicht unter dem Einfluss des deutschen halluzinatorischen Antisemitismus gestanden habe. Aber wenn Buchmann als Hauptzeuge für ein und denselben Antisemitismus innerhalb des Bataillons zitiert wird, sollten dann nicht auch die folgenden Aussagen berücksichtigt werden? Zu den verschiedenen Reaktionen der Männer auf seine eigene Weigerung, an den antijüdischen Aktionen teilzunehmen, sagte Buchmann, von meinen Untergebenen hat zwar mancher mein Verhalten verstanden, andere machten allerdings auch abfällige Bemerkungen über mich und sahen mich über die Schulter an. Über ihre Einstellung zum Morden selber sagte er, dass die Männer die Judenaktion nicht mit Begeisterung durchgeführt haben, die Männer waren alle sehr bedrückt. Ein letztes Beispiel für Goldhagens einseitige Quellenauswahl. Goldhagen betont durchweg, dass es den Tätern Spaß gemacht habe, Juden zu ermorden. Wenn die Reservepolizisten von Gesprächen an den Schauplätzen der Vernichtung berichten, legen die Darstellungen nahe, dass sie den Völkermord und ihre Taten grundsätzlich billigten. Ein typisches Beispiel dafür ist sein Bericht über die Gruppe von Zugwachtmeister Heinrich Bekemeyer, die nach dem Massaker in Lomase die Judenjagd durchführte. Goldhagen schreibt: Wenn Bekemeyers Männer Juden fanden, dann töteten sie sie nicht nur, vorher trieben sie oder trieb zumindest Bekemeyer noch seinen Spaß mit ihnen, wie das folgende Beispiel zeigt. Anschließend zitiert er direkt aus der Aussage des Polizisten: Ein Fall ist mir noch heute in Erinnerung. Wir hatten einen Transport von Juden irgendwo hinzubringen, unter dem Befehl von Zugwachtmeister Bekemeyer. Er ließ die Juden durch ein Wasserloch robben und dabei singen, und als ein alter Mann nicht mehr laufen konnte, das war, als die Sache mit dem Robben schon vorbei war, hat er ihn aus nächster Nähe in den Mund geschossen. An diesem Punkt bricht Goldhagen das Zitat ab, fasst die Schilderung desselben Vorfalls basierend auf einer Aussage aus einem späteren Verhör zusammen. Nachdem Bekemeyer auf den Juden geschossen hatte, hob dieser noch die Hand hoch, als wenn er Gott anrufen wollte, und brach dann zusammen. Die Leiche des Juden blieb einfach liegen, und wir kümmerten uns nicht weiter darum. Wie anders klingt diese Aussage, wenn der Bericht des Zeugen nicht unterbrochen wird, denn nachdem er geschildert hat, wie Bekemeyer den alten Juden in den Mund geschossen hat, fährt er fort: Ich sage noch zu Heinz Richter, der neben mir ging, diesen Lumpen möchte ich umlegen. Demselben Zeugen zufolge hielten die Kameradenkreise Bekemeyer tatsächlich für einen üblen Lumpen und einen gemeinen Hund. Er war berüchtigt dafür, rau und grausam gegenüber Polen und Juden zu sein und sogar dafür, seine eigenen Männer zu treten. Kurz, durch einseitige Auswahl stellt Goldhagen dieses Ereignis als Teil eines Schemas verallgemeinerter und gleichförmiger Grausamkeit und Zustimmung hin, wo die vollständige Aussage doch, statt den Eindruck von Grausamkeit zu vermitteln, das Bild eines besonders gemeinen und verhassten SS-Offiziers zeichnet, dessen Verhalten bei seinen Männern Missbilligung hervorrief. Im Gegensatz zu Goldhagen habe ich ein vielschichtiges Bild des Bataillons gezeichnet. Unterschiedliche Gruppen innerhalb des Bataillons benahmen sich unterschiedlich. Die eifrigen Mörder, deren Zahl mit der Zeit zunahm, suchten die Gelegenheit zu morden und feierten ihre mörderischen Taten. Die kleinste Gruppe innerhalb des Bataillons bildeten die Nichtschützen. Von Leutnant Buchmann abgesehen, hatten sie gegen das Regime und seine mörderische Politik grundsätzlich nichts einzuwenden. Ihren Kameraden machten sie keine Vorwürfe. Sie profitierten von Trapps Strategie, innerhalb des Bataillons diejenigen von den Erschießungen freizustellen, die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlten, indem sie vorbrachten, sie seien zu schwach oder sie hätten Kinder. Die größte Gruppe innerhalb des Bataillons tat, was immer man ihr befahl, ohne jemals das Risiko einzugehen, sich der Autorität zu widersetzen oder schwach zu erscheinen. Aber niemand aus dieser Gruppe stellte sich freiwillig zur Verfügung oder feierte die Mordtaten. In wachsendem Maße abgestumpft und brutalisiert hatten diese Männer mehr Mitleid mit sich selbst wegen der ihnen zugewiesenen unangenehmen Arbeit als mit ihren entmenschlichten Opfern. Im Großen und Ganzen dachten sie nicht, dass das, was sie taten, falsch oder unmoralisch sei, war doch das Morden durch die legitime Autorität sanktioniert. In Wirklichkeit versuchten sie meist überhaupt nicht zu denken und damit Schluss. Wie ein Polizist feststellte: Ich muss eigentlich sagen, dass wir uns damals überhaupt keine Überlegungen gemacht haben. Erst in späteren Jahren ist einem eigentlich richtig bewusst geworden, was damals geschehen ist. Viel Alkohol half, sodass die meisten der anderen Kameraden lediglich aufgrund der vielen Judenerschießungen so viel getrunken haben, da ein derartiges Leben nüchtern gar nicht zu ertragen war. Dass diese Polizisten willige Vollstrecker waren, heißt nicht, dass sie Vollstrecker des Völkermords sein wollten. Meiner Ansicht nach ist dies ein wichtiger Unterschied, den Goldhagen konsequent verwischt. Außerdem stellt er die interpretatorische Kontroverse wiederholt in Gestalt einer falschen Dichotomie dar. Die deutschen Mörder müssen, was die dämonische Natur der Juden betrifft, entweder mit Hitler eines Sinnes gewesen sein und also geglaubt haben, der Massenmord sei notwendig und gerecht, oder sie müssen geglaubt haben, dass sie das größte Verbrechen in der Geschichte begingen. Meiner Ansicht ist keine dieser beiden einander diametral entgegengesetzten Sichtweisen zur Charakterisierung der Mehrzahl der Mörder geeignet. Ich habe nicht nur ein vielschichtiges Bild des Bataillons gezeichnet, sondern auch eine multikausale Erklärung der Motive seiner Angehörigen angeboten. Ich habe auf die Bedeutung des Faktors Anpassung verwiesen, auf Gruppendruck und auf Autoritätsgläubigkeit, aber ich hätte die Legitimationsmacht der Regierung deutlicher herausheben sollen. Ich habe auch die wechselseitige Verstärkung von Krieg und Rassismus betont, als die jahrelange antisemitische Propaganda verstärkend zum Polarisierungseffekt des Krieges hinzukam. Ich habe argumentiert, dass nichts den Nationalsozialisten so sehr half, einen Rassenkrieg zu führen, wie der Krieg selbst. Denn die in der nationalsozialistischen Ideologie zentrale Spaltung in rassisch überlegene Deutsche und rassisch unterlegene Juden ließ sich leicht mit dem Bild eines von kriegslüsternen Feinden belagerten Deutschland verbinden. Gewöhnliche Deutsche mussten nicht eines Sinnes mit Hitlers dämonisierender Sichtweise der Juden sein, um den Genozid ausführen zu können. Eine Kombination situationsabhängiger Faktoren und eine ideologische Überschneidung, die mit dem Feindstatus und der Entmenschlichung der Opfer zusammentraf, genügten, um ganz normale Männer zu willigen Vollstreckern zu machen. Goldhagen behauptet nun, uns bliebe nichts anderes übrig, als seine eigene Erklärung zu übernehmen, weil er die herkömmlichen Erklärungen, Zwang, Gehorsam, sozialpsychologische Beobachtungen menschlichen Verhaltens, Eigennutz und ein Abnehmen oder auch eine Fragmentierung von Verantwortung offenkundig und unbestreitbar widerlegt habe. Mehrere Probleme tauchen hier auf. Erstens werden diese herkömmlichen Erklärungen von Wissenschaftlern nicht als alleinige und hinreichende Ursachen für das Verhalten der Täter ins Feld geführt, sondern sie sind gewöhnlich Teil eines multikausalen Ansatzes, worüber Goldhagen sich als Wäscheliste lustig macht. Folglich müssen sie nicht demselben anspruchsvollen Kriterium genügen, an dem Goldhagen seine eigene Erklärung misst, nämlich angeblich alles zu erklären. Die Behauptung, zweitens, man habe etwas unbestreitbar widerlegt, ist ein Prüfstein, über den Goldhagen selbst stolpert. Und drittens würde selbst eine umfassende Widerlegung der herkömmlichen Erklärungen nicht zur Anerkennung der Goldhagen-These zwingen. Sehen wir uns Goldhagens angebliche Widerlegung zweier der sogenannten herkömmlichen Erklärungen einmal etwas genauer an. Einen deutschen Hang, Befehlen zu gehorchen und die von Sozialpsychologen erforschten allgemeinen Attribute menschlichen Verhaltens, Autoritätsgläubigkeit, Rollenanpassung, Nachgeben gegenüber Gruppendruck. Goldhagen weist die Vorstellung schroff zurück, dass eine Neigung, Befehlen zu gehorchen und gedankenloser Gehorsam gegenüber Autoritäten auffallende Elemente der deutschen politischen Kultur gewesen seien. Schließlich, so stellt er fest, hätten Deutsche sich in Weimar Straßenschlachten geliefert und seien der Republik mit unverhohlener Verachtung begegnet. Aber ein einziges Ereignis macht noch nicht die Geschichte eines Landes aus oder charakterisiert seine politische Kultur. Unter Hinweis auf die Opposition gegen Weimar zu behaupten, die deutsche politische Kultur habe keine Tendenz zum Gehorsam gezeigt, macht genauso viel Sinn, als würde man unter Verweis auf die Emanzipation der Juden im Deutschland des 19. Jahrhunderts behaupten, der Antisemitismus sei kein Teil der deutschen politischen Kultur gewesen. Eine Vorstellung, der Goldhagen entschieden widerspricht. Wichtiger ist der historische Kontext des Ungehorsams von Weimar. Goldhagen merkt an, dass die Deutschen ausschließlich Regierungen und Autoritäten gehorchten, die sie für rechtmäßig erachteten. Dies ist genau der springende Punkt, denn es war genau der demokratische, nicht autoritäre Charakter von Weimar, der die Republik in den Augen derjenigen, die sie verachteten und angriffen, ihrer Legitimität beraubte. Gerade die Schleifung der Demokratie durch die Nazis und die Restauration eines autoritären politischen Systems, das Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft über individuelle Rechte stellte, waren es, die dem NS-Regime bei erheblichen Teilen der deutschen Bevölkerung zu Legitimität und Popularität verhalfen. Viele Historiker haben in der Tat die Ansicht vertreten, dass die unvollständigen und halbherzigen demokratischen Revolutionen der Jahre 1848 und 1918 der Konterrevolution und Restauration unter autoritären Vorzeichen Tür und Tor öffneten und dass die gescheiterte Demokratisierung nicht der Antisemitismus Deutschlands politische Kultur signifikant von derjenigen Frankreichs, Englands und der Vereinigten Staaten unterschieden habe. Dieselbe Art von Quellen und Argumenten, die Goldhagen zum Beweis für die Allgegenwart von Antisemitismus und tiefsitzendem Judenhass in Deutschland anführt, lässt sich auch zur Untermauerung der Vorstellung finden, dass Deutschland eine starke autoritäre Tradition besaß, die den Deutschen das Gehorchen zur Gewohnheit werden ließ und antidemokratische Einstellungen verankerte. Sämtliche Elemente, die Goldhagen als ausschlaggebend für die Prägung der politischen Kultur anführt, Erziehung, öffentlicher Diskurs, Gesetze und institutionelle Verstärkung, wirkten bei der Einprägung autoritärer Werte in Deutschland zusammen, lange bevor auch die Nazis sich ihrer pausenlos für ihre antisemitische Propaganda bedienten. Überdies waren die erklärten Antisemiten in Deutschland auch antidemokratisch und autoritär gesinnt. Die Bedeutung autoritärer Traditionen und Werte in der deutschen politischen Kultur zu leugnen und gleichzeitig zu behaupten, der Antisemitismus sei in Gesellschaft und Politik allgegenwärtig gewesen, heißt darauf zu beharren, das Glas sei halb voll und im selben Atemzug zu bestreiten, dass es halb leer ist. Soweit Goldhagens Aussagen über die deutsche politische Kultur und den Antisemitismus stichhaltig sind, gelten sie in noch stärkerem Maße für die deutsche politische Kultur und den Gehorsam gegenüber Autoritäten. Goldhagen behauptet, die sozialpsychologische Interpretation sei ahistorisch und ihre Anhänger gingen stillschweigend davon aus, dass man jede Gruppe von Menschen unabhängig von ihrer Sozialisation und ihren Überzeugungen identischen Umständen aussetzen könne und die Mitglieder der Gruppe würden gegenüber jeder willkürlich ausgewählten Opfergruppe in exakt der gleichen Weise handeln. Dies ist eine grob irreführende Beschreibung, die die Versuchsanordnung mit der anschließenden Anwendung der gewonnenen Einsichten durch die Wissenschaftler durcheinander bringt. Bei den Milgram- und Zimbardo-Experimenten ging es beispielsweise darum, die Variablen Autoritätsgläubigkeit und Rollenanpassung präzise zu isolieren, sodass die Dynamik dieser Faktoren im menschlichen Verhalten besser untersucht und verstanden werden konnte. Eines dieser Experimente mit Serben oder mit Hutu durchführen zu lassen, die bosnischen Muslimen bzw. Tutsi gegenüberstehen, wäre eben deshalb grotesk gewesen, weil die spezifischen, historisch bedingten, ethnischen Animositäten eine zweite, einflussreiche Variable ins Spiel gebracht hätten, wodurch die Ergebnisse vollkommen verzerrt worden wären. Gerade weil die Experimente ahistorisch angelegt waren, können die aus ihnen gewonnenen Einsichten Gültigkeit beanspruchen. Heute wissen Forscher, dass Autoritätsgläubigkeit und Rollenanpassung einflussreiche, menschliches Verhalten prägende Faktoren sind. Für Wissenschaftler, die Motivation in konkreten historischen Situationen untersuchen, wo Variablen nicht isoliert werden können und die historischen Akteure sich der komplexen Interaktion der Faktoren, die ihr Verhalten prägen, selber nicht voll bewusst sind, können solche Einsichten meines Erachtens bei der Sichtung problematischen Quellenmaterials von unschätzbarem Wert sein. Wiederholt hat Goldhagen behauptet, einzig seine Interpretation gehe korrekterweise davon aus, dass die Täter glaubten, das Abschlachten der Juden sei notwendig und gerecht, während die herkömmlichen Erklärungen unter der falschen Annahme litten, dass die Mörder glaubten, das, was sie täten, sei Unrecht, weshalb sie dazu gebracht werden mussten, gegen ihren Willen zu morden. Beide Aussagen stellen die Position anderer Forscher falsch dar und fassen das Problem als falsche Dichotomie. So stießen Kelman und Hamilton mit Hilfe eines sozialpsychologischen Ansatzes bei der Untersuchung des spezifischen historischen Falles von Verbrechen aus Gehorsam in Vietnam auf ein ganzes Spektrum von Reaktionen auf Autorität. Zwischen denjenigen, die aus Überzeugung handelten, weil sie die Werte der Regierung teilten und ihre Politik billigten, und denen, die sich symbolisch fügten und unter Aufsicht gegen ihren Willen handelten, ansonsten aber, sobald sie unbeobachtet waren, Befehle nicht ausführten, standen andere, die in keine der beiden Kategorien passten. Viele akzeptierten und internalisierten die Rollenerwartung, dass Soldaten hart und gehorsam seien und die staatliche Politik ohne Ansehen des Inhalts bestimmter Befehle ausführen müssen. Soldaten und Polizisten können, sogar wenn sie nicht überwacht werden, willig Befehlen gehorchen und eine Politik durchsetzen, mit der sie sich, weil sie nicht ihren individuellen Wertvorstellungen entspricht, keineswegs identifizieren, genauso wie Soldaten und Polizisten oft willig Befehlen folgen und bei der Erfüllung ihrer Pflicht getötet werden, obwohl sie nicht sterben wollen. In ihrer Eigenschaft als Soldaten und Polizisten sind sie imstande, Handlungen zu begehen, die sie für falsch halten würden, hätten sie sie aus eigenem freien Willen begangen, die sie jedoch nicht für falsch halten, sobald sie staatlich gutgeheißen werden. Und Menschen können ihre Wertvorstellungen ändern, dabei neue übernehmen, die nicht im Widerspruch zu ihren Handlungen stehen und folglich Mörder aus Überzeugung werden, derweil das Morden zur Routine wird. Die Beziehung zwischen Autorität, Überzeugung und Handlungsweise ist nicht nur komplex, sie ist auch unbeständig und kann sich mit der Zeit wandeln. Der sozialpsychologische Ansatz geht nicht, wie Goldhagen behauptet, davon aus, dass die Ideologie der Täter, ihre moralischen Werte und ihre Vorstellung von den Opfern keine Rolle spielen. Aber ganz sicher passt der Ansatz nicht zu der simplifizierenden Reduzierung der Täterideologie, ihrer moralischen Werte und ihrer Opfervorstellung auf einen einzigen Faktor wie den Antisemitismus. Ich stimme Goldhagen zu, wenn er feststellt, Verbrechen aus Gehorsam hängen davon ab, ob die jeweiligen sozialen und politischen Zusammenhänge so beschaffen sind, dass die Handelnden die Autorität, die Befehle erlässt, als legitim begreifen. Aber der soziale und politische Kontext bringt über die Wahrnehmung der Täter und die Identität der Opfer hinaus unweigerlich eine Vielzahl von Faktoren ins Spiel und er sorgt für eine komplexe und wechselnde Skala von Reaktionen. Kurz, Goldhagen ist es nicht einmal ansatzweise gelungen, einige der zentralen herkömmlichen Erklärungen, von denen keine für sich allein den Anspruch erhebt, eine erschöpfende Erklärung zu sein, genau zu erläutern und anschließend unbestreitbar zu widerlegen. Und selbst wenn die 5 von Goldhagen angeführten herkömmlichen Erklärungen unbestreitbar widerlegt worden wären, bedeutete dies keineswegs, dass uns nichts anderes übrig bliebe, als uns Goldhagens eigener Interpretation anzuschließen. Die Suche nach Erklärungen, um die Motive der Täter des Holocaust zu verstehen, beschränkt sich nicht auf eine begrenzte Reihe möglicher Antworten. Die Suche des Forschers nach Antworten funktioniert eben nicht nach dem Multiple-Choice-Verfahren. Zumindest muss es immer noch eine andere Option geben, die da lautet, keine der bisher genannten Erklärungen. Während der gesamten Kontroverse behauptete Goldhagen, sein Ansatz habe wieder eine moralische Dimension ins Spiel gebracht, die in den Darstellungen früherer Historiker gefehlt habe. Beispielsweise machte er unlängst in einer Antwort auf seine Kritiker in The New Republic geltend, er habe die Menschlichkeit der Täter gebührend zur Kenntnis genommen. Seine Analyse gründet auf der Anerkennung der Tatsache, dass jeder Einzelne sich aussuchte, wie er die Juden behandelte, wodurch der Begriff der individuellen Verantwortung wieder zum Tragen kam. Auf der anderen Seite behauptet Goldhagen, Wissenschaftler wie ich hätten die Täter auf bequemer Distanz gehalten und sie als Automaten oder Puppen behandelt. Diese Behauptungen Goldhagens sind unhaltbar. Erstens behandeln die sozialpsychologischen Einsichten, die er unbekümmert zurückweist, weder Individuen als mechanisch austauschbare Teile, noch verwerfen sie kulturelle und ideologische Faktoren. Wie bereits oben angemerkt, beruht Goldhagens Behauptung, der sozialpsychologische Ansatz sei nachweislich falsch, auf grober Verzeichnung. Was zweitens die Menschlichkeit der Täter und die Vermeidung bequemer Distanz betrifft, ist es Goldhagen selber, der andere Wissenschaftler ermahnt, sich von der Vorstellung zu lösen, dass die Deutschen im Dritten Reich mehr oder weniger Leute wie wir gewesen seien und dass ihr Empfinden auch nur annähernd dem unseren entsprochen hätte. Und sein Anspruch, die Täter als verantwortlich Handelnde, die Entscheidungen treffen, zu behandeln, ist mit seiner deterministischen Schlussfolgerung nur schwer in Einklang zu bringen. Während der NS-Zeit und schon lange davor konnten sich die meisten Deutschen ebenso wenig kognitive Modelle aneignen, die ihrer Gesellschaft fremd waren, wie sie etwa plötzlich hätten Rumänisch sprechen können, ohne je mit dieser Sprache konfrontiert worden zu sein. Ich bin im Gegenteil der Auffassung, dass sozialpsychologische Theorien, basierend auf der Voraussetzung, dass es allgemein menschliche Vorlieben und Neigungen gibt, ohne dabei kulturelle Einflüsse auszuschließen, wichtige Einsichten in das Verhalten der Täter liefern. Ich glaube, dass die Täter nicht nur in der Lage waren zu wählen, sondern von dieser Wahlmöglichkeit auch auf unterschiedliche Arten Gebrauch machten, die das ganze Spektrum möglicher Reaktionen abdeckten. Von begeisterter Teilnahme über die symbolische Befolgung von Befehlen, die Willfährigkeit aus Pflichtgefühl oder mit Anzeichen des Bedauerns bis hin zu unterschiedlichen Graden von Ausflüchten. Welcher unserer beiden Ansätze, so möchte ich fragen, gründet auf der Menschlichkeit und Individualität der Täter und berücksichtigt bei der Analyse des von ihnen gewählten Weges die moralische Dimension? Goldhagen und ich sind uns darin einig, dass die Männer des Reserve-Polizeibataillons 101 repräsentativ für ganz gewöhnliche Deutsche waren und dass aufs Geradewohl aus allen Schichten und Berufen eingezogene, ganz gewöhnliche Deutsche zu willigen Vollstreckern wurden. Aber ich glaube nicht, dass seine Schilderung des Bataillons repräsentativ ist. Sicher hat er recht damit, dass zahlreiche begeisterte Mörder, die die Gelegenheit zu töten suchten, Befriedigung darin fanden, schreckliche Grausamkeiten zu begehen und ihre Taten feierten. In meinem Buch lassen sich ebenso wie in seinem nur allzu viele schreckenerregende Beispiele für derartiges Verhalten finden. Aber Goldhagen unterschätzt oder bestreitet andere Verhaltensschichten, die für das Verständnis der Dynamik von Mordeinheiten, die den Genozid ausführten, von Bedeutung sind und die Zweifel an seiner Behauptung wecken, das ganze Bataillon sei von Stolz und grundsätzlicher Zustimmung erfüllt gewesen, was den von ihm verübten Massenmord betraf. Goldhagens Schilderung ist verzerrt, weil er das Teil mit dem Ganzen verwechselt. Auf diesen Fehler stößt man in dem ganzen Buch immer wieder. So bin beispielsweise auch ich der Ansicht, dass der Antisemitismus in Deutschland des 19. Jahrhunderts eine starke ideologische Strömung war, aber ich bestreite Goldhagens Behauptung, dass er mehr oder weniger die Vorstellungswelt der bürgerlichen Gesellschaft beherrschte. Ich stimme zu, dass der Antisemitismus bis 1933 zu einem Bestandteil des Wertekanons der deutschen Rechten geworden war, ohne daraus zu folgern, dass die gesamte deutsche Gesellschaft mit Hitler eines Sinnes hinsichtlich der Juden war und dass der zentrale Stellenwert des Antisemitismus in Weltbild, Programm und Rhetorik der Partei drastisch und unverhohlen gewalttätig die antijüdischen Stimmungen der deutschen Kultur spiegelte und verstärkte. Ich stimme zu, dass der Antisemitismus negative Klischeebildung, Entmenschlichung und Hass auf die Juden unter den Mördern des Jahres 1942 weit verbreitet war. aber ich meine nicht, dass man diesen Antisemitismus hauptsächlich als bestehenden und angestauten Antisemitismus betrachten darf, den Hitler bloß noch freizusetzen und zu aktivieren brauchte. Kurz, das grundlegende Problem besteht nicht darin, zu erklären, warum ganz gewöhnliche Deutsche als Angehörige eines von uns völlig verschiedenen Volkes und geprägt von einer Kultur, die ihr Denken und Handeln auf den einen Wunsch verengte, Vollstrecker des Völkermords zu werden, begierig Juden mordeten, sobald sich die Gelegenheit dazu bot. Das grundlegende Problem besteht vielmehr darin zu erklären, warum ganz normale Männer, geprägt von einer Kultur, die ihre eigenen Besonderheiten hatte, sich aber dennoch innerhalb der Hauptströmungen der westlichen, christlichen, der Aufklärung verpflichteten Traditionen bewegte, unter spezifischen Bedingungen bereitwillig den extremsten Völkermord der Menschheitsgeschichte ausführten. Warum spielt es eine Rolle, welche unserer Schilderungen und Schlussfolgerungen hinsichtlich des Reservepolizeibataillons 101 näher an der Wahrheit sind? Es wäre sehr bequem, wenn Goldhagen recht damit hätte, dass nur wenige Gesellschaften über die langfristigen kulturell-kognitiven Grundvoraussetzungen verfügen, um einen Völkermord zu begehen, und dass Regime einen Völkermord nur durchführen können, wenn die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung mit ihnen dahingehend eines Sinnes ist, dass er dringend geboten, gerecht und notwendig sei. Hätte er recht, lebten wir in einer sehr viel sichereren Welt, aber ich bin da nicht so optimistisch. Ich fürchte, wir leben in einer Welt, in der Krieg und Rassismus allgegenwärtig sind, in der die Macht staatlicher Mobilisierung und Legitimierung gewaltig ist und weiter wächst, in der das Gefühl persönlicher Verantwortlichkeit in wachsendem Maße einer Spezialisierung und Bürokratisierung Platz macht, und in der die Gruppe, der man angehört, enormen Druck auf das eigene Verhalten ausübt und moralische Standards setzt. In einer solchen Welt, fürchte ich, werden moderne Regierungen, die einen Massenmord begehen wollen, bei ihren Bemühungen selten daran scheitern, dass es ihnen nicht gelingt, ganz normale Männer dazu zu bewegen, ihre willigen Vollstrecker zu werden. Danksagungen. Theodor Raphael, Michael Maros, Saul Friedländer, Lawrence Langer, Aaron Asher, Ewine Karp und Mark Jensen bin ich für zahlreiche sinnvolle Vorschläge zur Verbesserung des Manuskripts außerordentlich dankbar. Für die noch verbliebenen Mängel und Fehler zeichne natürlich ich selber verantwortlich.